Ich mach das Fenster auf und ich kann kaum meinen Augen trauen. Ein Engel sitzt auf dem Baum, er vergießt seine Tränen und du siehst ihn am Quälen. Kann ich wählen zwischen Leben und Tod, er muss gehen. Verbannt aus dem Himmel, für immer und ewig. Guck, wie dieser Engel leidet, denn er quält sich. Er muss mit ansehen, wie die anderen Engel, die die Prüfung überstanden haben, fortgehen. Seine Mission bestand darin, dass er einen beschützt. Er dachte, es wäre nicht so schwer, bis dieser Mensch nicht aufgepasst hat. Der Engel kam zu spät, er war tot, das war's. Wenn ein Engel weint, bist du nicht allein. Denn wenn Engel weinen, werden sie bei dir sein. Und wenn der Engel schreit vor lauter Wein, dann musst du ihm versprechen, dann wirst du auch bei ihm sein. Wenn ein Engel weint, bist du nicht allein. Denn wenn Engel weinen, werden sie bei dir sein. Und wenn der Engel schreit vor lauter Wein, dann musst du ihm versprechen, dann wirst du auch bei ihm sein. Der Engel hat gelernt, dass der Tod nur verfolgt, wenn man zu gefährlich lebt und sich hebt aus dem Volk. Dieses Gold, das du trägst, ist kostbar, wie jede einzelne Träne eines Engels war. Du hast dein Leben, also sei dem Engel dankbar. Es gab kein Leben mehr, weil es keinen Engel gab. Gibt es einen Engel, den du liebst, und er dir verspricht, dass er dich genauso liebt? Dann hast du Glück, denn der Engel traut sich nicht, Gefühle zu verbinden und mit Menschen schon gar nicht. Siehst du den Engel, schau hinauf in den Himmel. Da oben ist ein Schutzengel zwischen dem Getümmel. Wenn ein Engel weint, bist du nicht allein. Denn wenn Engel weinen, werden sie bei dir sein. Und wenn der Engel schreit vor lauter Wein, dann musst du ihm versprechen, dann wirst du auch bei ihm sein. Wenn ein Engel weint, bist du nicht allein. Denn wenn Engel weinen, werden sie bei dir sein. Und wenn der Engel schreit vor lauter Wein, dann musst du ihm versprechen, dann wirst du auch bei ihm sein. Dieser Engel tut mir leid, denn er weint. Sein rechter Flügel ist gebrochen, er kommt nicht mehr heim. Er kam nicht so weit und sah dann diesen Baum. Er setzte sich hin und weinte sich die Seele aus. Das ist Engel-Rap, denn wenn ein Engel rap, wundere ich mich nicht, dass es nur ein Engel checkt. Diese Zeilen widme ich den ganzen Engeln hier. Denn ohne euch gibt es keinen Schutz mehr. Du kleiner Engel, du, ich tröste dich. Fürchte dich nicht, dass du weinst, ist schon richtig. Und mach dir keine Sorgen, du bist kein armer Tropf. Im Gegenteil, du bist der Engel, den man sicher hofft. Wenn ein Engel weint, bist du nicht allein. Denn wenn Engel weinen, werden sie bei dir sein. Und wenn der Engel schreit vor lauter Wein, dann musst du ihm versprechen, dann wirst du auch bei ihm sein. Wenn ein Engel weint, bist du nicht allein. Denn wenn Engel weinen, werden sie bei dir sein. Und wenn der Engel schreit vor lauter Wein, dann musst du ihm versprechen, dann wirst du auch bei ihm sein. Das ist Engel-Rap, Engel-Rap, Engel-Rap. Das ist Engel-Rap, Engel-Rap, Engel-Rap.